Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Und wir kommen nun von Paris nach Utzbach. Der Anlass ist ein trauriger. Vor wenigen Tagen ist Peter Simonischek gestorben. Und auch für uns von Ö1 ist dies ein schwerer Verlust. Denn egal ob Prosa, Lyrik oder Hörspiel, Peter Simonischek war für alle Spielarten der Radiokunst zu begeistern und zu haben. Und er zählte zu den wichtigsten Stimmen des Kultursenders Ö1. Es war ziemlich genau vor einem Jahr, dass im Wiener Funkhaus erstmals Thomas Bernhards Theatermacher als Hörspiel aufgenommen wurde. In der Hauptrolle des Staatsschauspielers Bruce Conn, der mit seiner Familie im Gasthaus des Provinzdorfs Utzbach seine Menschheitskomödie Das Rad der Geschichte aufführen will, brillierte Peter Simonischek. Ihm zur Seite standen seine Ehefrau, die Schauspielerin Brigitte Kahner, als Frau Bruce Conn und als Wirt und der gemeinsame Sohn Kaspar Simonischek. Das Theater ist eine jahrtausendealte Perversität, in die die Menschheit vernarrt ist, heißt es im Theatermacher. Für Regisseur Leonhard Koppelmann war der theatervernarrte Peter Simonischek die Idealbesetzung. Der Bruce Conn ist ja ein ziemliches Ekelpaket bei Bernhard und da habe ich mich gefragt, wie man dieser Rolle noch eine andere Seite abgewinnen kann. Und da dachte ich sofort an Peter Simonischek, weil er eben auch eine Leichtigkeit und einen feinen Humor für die Interpretation mitbringt. Und Peter hat sich kopfüber in die Rolle gestürzt, jede Textzeile minutiös vorbereitet, dass er mich als Regisseur eigentlich arbeitslos gemacht hat. Ich musste ihm nur zuhören. Ein Geschenk, wieso vor unseren Ohren ein ungerechter, ja manchmal bösmeinender Patriarch entsteht, dessen Leidenschaft und Verzweiflung uns doch immer wieder anrührt und verführt, ihm zuzustimmen. Peter Simonischek war ein Textkönner und Wortzauberer, einer der ganz großen dramatischen Interpreten auf der Bühne und hier im Radio. Die Figur des Bruce Conn ist auch autobiografisch, sagte Peter Simonischek. Er will unsterblich sein und er will ein unsterbliches Werk hinterlassen. Das war auch die Absicht von Thomas Bernhard. Dieser wird wirklich, finde ich, von Jahr zu Jahr, je länger ich mich mit ihm beschäftige, zu einem großen Dichter. Er wird einer von denen sein, die bleiben. Und das wünsche ich mir auch. Hören Sie nun im Memoriam Peter Simonischek, der Theatermacher von Thomas Bernhard, mit der Theatermacherfamilie Simonischek, mit Peter Simonischek, seiner Frau Brigitte Kahner und dem gemeinsamen Sohn Kaspar Simonischek. Der Theatermacher. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Thomas Bernhard. Hier. Was? Hier. Hier. In dieser muffigen Atmosphäre, als ob ich es geahnt hätte. Staatsschauspieler, mein Gott. Nicht einmal zum Wasserlassen habe ich diese Art von Gasthäusern betreten. Und hier soll ich mein Rad der Geschichte spielen? Schwarzer Hirsch, naja. Als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Wir? Als ob sie nicht gewusst hätten, dass wir heute hier ankommen. Trostlos. Das ist absolute Kulturlosigkeit. Trostlos. Wir in Utzbach. Utzbach wie Butzbach. Der Staatsschauspieler Bruce Conn in Utzbach. Meine Komödie in diesem Utzbach. Schwarzer Hirsch, nun ja.